Liebe und Schlaf von Charles Algernon Swinburne aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Liebe und Schlaf von Charles Algernon Swinburne. Entschlummert zwischen Mitternacht und Grauen sah ich sich neigen über meinem Pfühl, blass wie die zarteste Lilie und so kühl und traumhaft die geliebteste der Frauen. Erschrocken, aber selig sie zu schauen, in meinem wirren, bangen Traumgewühl, langt ich nach ihr mit zitterndem Gefühl, und langsam sah ich ihre Lippen tauen. Und Honig meinem Mund war ihr Gesicht, die langen, schlanken Arme, ihre Brust und Lenden meinen Sinnen Trunkenheit. Und Worte sprach sie, ich verstand sie nicht, nur eines klang wie Liebe bange Lust von ihren offenen Lippen, Seligkeit. Ende von Liebe und Schlaf von Charles Algernon Swinburne.